Abschnitt 2 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Adonis Tod 1. Die Göttin singt in namenlosem Leide. Den Jäger traf des Tieres wilde Wut. Die Rose, trinkend von des Jünglings Blut, glänzt ferner nicht in weißem Lilienkleide. Das Abendrot der kurzen Liebesfreude blickt traurig aus der Blume dunklen Glut. Adonis tot im Arm der Göttin ruht. Das Schönste wird des kargen Hades Beute. Verhaßt ist ihr des langen Lebensdauer, das Götterlos wird ihrer Seele Trauer, die sehnsuchtskrank den süßen Gatten sucht. Und still erblüht heißer Tränenfrucht. Den stummen Schmerz verkünden Anemonen, den ewigen Wunsch, im Schattenreich zu wohnen. 2. Den Lilienleib des Purpurs dunkler Schleier, dem ihren Blick der Göttin halb entzieht. Der Trauerbild, die Anemone, blüht, so weiß als rot zur stillen Totenfeier. Erloschen ist in ihm des Lebens Feuer, sein totes Aug die Blumen nimmer sieht. Doch plötzlich schmilzt der Göttin Leid im Lied. Die Klage tönt, die Seele fühlt sich freier. Ein Kranker, der des Liedes Sinn empfunden, durch ihrer Töne Zauber soll gesunden, der Andacht gerne Liebe sich vertraut. Und gläubig einen Tempel er sich baut, auf das er pflege in dem Heiligtume der Sehnsucht Kind, die süße Wunderblume. 3. Adonis Totenfeier. Wehe, dass der Gott auf Erden sterblich mußt geboren werden. Alles Dasein, alles Leben ist mit ihm dem Tod gegeben. Alles wandelt und vergehet. Morgen sinkt, was heute stehet. Was jetzt schön und herrlich steiget, bald sich hin zum Staube neiget. Dauer ist nicht zu erwerben. Wandeln ist unsterblich sterben. Wehe, dass der Gott auf Erden sterblich mußt geboren werden. Alle sind im Tod verfallen. Sterben ist das Los von allen. Viele doch sind, die nicht wissen, wie der Gott hat sterben müssen. Blinde sind es, die nicht sehen, nicht den tiefen Schmerz verstehen, nicht der Göttin Klag und Sehnen, ihre ungezählten Tränen, dass der süße Leib des Schönen muß dem kargen Tode frönen. Lass die Klage uns erneuern. Rufet zu geheimen Feiern, die Adonis heilig nennen, seine Gottheit anerkennen, die, die Weihen sich erworben, denen auch der Gott gestorben. Brecht die dunkle Anemone, sie, die ihre Blätterkrone sinnend still herunterbeuget, leise sich zur Tiefe neiget, forschend, ob der Gott auf Erden wieder soll geboren werden. Brechet Rosen, jede Blume sei verehrt im Heiligtume, forscht in ihren Kinderminen, denn es schläft der Gott in ihnen. Uns ist er durch sie erstanden aus des dumpfen Grabes Banden, wie sie leis hervor sich drängen und des Hügels Decke sprengen, ringet aus des Grabes Engen sich empor verschlossenes Leben. Tod den Raub muß wiedergeben, Leben wiederkehrt zum Leben. Also ist der Gott erstanden aus des dumpfen Grabes Banden. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Alice Stein.